Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören eine Andacht von Vikar Tobias Laun. Noch 2 Rollen Toilettenpapier stehen da in meinem Vorratsschrank. Wie lange die wohl noch reichen? Es ist schon merkwürdig, wie etwas so Gewöhnliches wie Toilettenpapier in der Krise plötzlich zum kostbaren Gut wird. Die Regale in den Supermärkten sind bereits kurz nach Ladenöffnung leer. Nicht nur Toilettenpapier, nein, auch Nudeln und Mehl sind vom alltäglichen Gut zu Luxusartikeln geworden. Die Angst, dass es nicht reichen könnte, dass wir nichts mehr zu essen haben, unser grundlegendes Bedürfnis nach Hygiene nicht mehr stillen können, treibt Menschen dazu, nicht mehr vernünftig zu handeln. Denn, sind wir mal ehrlich, Toilettenpapier, Nudeln und Mehl werden wohl auf absehbare Zeit nicht grundsätzlich zur Mangelware. In der Bergpredigt im Matthäusevangelium heißt es: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ein Plädoyer zur Furchtlosigkeit in den unsicheren Zeiten. Denn was morgen kommt, wissen wir nicht. So schnell ist die Entwicklung, so massiv die Veränderungen im Alltag, dass es einem schon Angst und Bange werden kann. Zu wissen, dass die Grundbedürfnisse des Lebens nicht in Gefahr sind, dass Toilettenpapier, Nudeln und Mehl im Keller sind, gibt Sicherheit. Und doch lohnt der Blick nach draußen, wo die Vögel völlig unbeeindruckt von Ausgangssperren und Hamsterkäufen fröhlich ihre Frühlingslieder singen. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Sie hörten eine Telefonandacht von Vikar Tobias Laun. Ab sofort wird dieses Angebot im Wechsel von evangelischer und katholischer Gemeinde gestaltet. Neue Andachten erscheinen 4-mal wöchentlich am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Gern können Sie Vikar Laun oder mir, Pfarrer Alexander Ebel, nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen. 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bitten wir zum Schluss um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.